Doktrin spreit sich Gott sehr an unserer Seite. All die Jahre, das dick und dünn, sie uns begleitet. In guten und in schlechten Zeiten. Oh, Rienige, oh Rienige, Rienige, wow, wow. Oh Rienige, oh Rienige, Rienige, wow, Rienige. Der leistet stolzen Widerstand und kämpft uns fürs Vaterland. Zu jeder Tat seid ihr bereit. Rienis, bleibt so wie ihr seid. Wow, oh Rienige, oh Rienige, Rienige, wow, wow, oh Rienige, oh Rienige, Rienige, wow, Rienige. Leistet stolzen Widerstand und kämpft uns fürs Vaterland. Zu jeder Tat seid ihr bereit. Rienis, bleibt so wie ihr seid. Wow, oh Rienis.